Danke sehr wieder. Mittwoch, 17.8. Live-Sendung, dann von 23.05 Uhr bis 1 Uhr aus der neu eröffneten Diskothek Village in Homburg im Industriegebiet West mit Enzo Di Rosa, mit Lusttanzer, mit Hansi, mit Nancy Wood, mit Ingrid Peters, mit Blackjack, mit Tommy Steiner und ebenfalls vielen anderen.